ihre Eltern waren geschieden. Ihr Vater, der zog fort. Warum bist du nicht geblieben? Darauf gab's keine Antwort. Sie hatte zwei Geschwister, zauberte auf Lächeln in ihre Gesichter. Sie war immer für sie da. Doch die Fassade war nicht wahr. Sie mauerte sich ein, wollte ganz alleine sein und ließ keinen mehr hinein in ihre Burg auf festem Stein. Und all ihren Hass, all ihre Wut projizierte sie auf sich. Sie hasste alles, liebte nicht, schwor den Verzicht, war bereit aufzugeben, stand kritisch im Leben zu sich selbst. Um sich wieder aufzuheitern, war ihr Freund die Nacht und Alkohol ihr Begleiter. Sie war nicht auf ihr Wohl bedacht, um alles um sich zu vergessen, feierte sie wie besessen. Sie tanzte mit blauem Blut und war nicht recht auf der Hut. Und dieser Kerl, den sie nicht kannte, ihr trotzdem andauernd nachrannte, der zerrte sie hinaus, den Rest blendete sie aus. Und ihren Hass, ihre Wut projizierte sie auf sich. Sie hasste alles, liebte nichts, schwor den Verzicht, war bereit aufzugeben, stand kritisch im Leben zu sich selbst. Sie verdrängte und versuchte es erneut. Sie war bereit und über vieles erfreut, fand nach langem die große Lieb, etwas, das sie vorwärts trieb. Sie verbrachten Zeit zusammen und es kam zu mehr als einem Kuss. Sie war sich so sicher, dass es ihr Mann sein muss. Sie fragte, liebst du mich wirklich? Doch er blieb einfach stumm. Und bevor er die Tränen sah, drehte sie sich einfach um. Und ihren Hass, ihre Wut projizierte sie auf sich. Sie hasste alles, liebte nichts, schwor den Verzicht, war bereit aufzugeben, stand nun kritisch im Leben zu sich selbst. Viel hat sie durchgemacht und nach außen stets gelacht, stets geträumt, alles wird gut. Doch zum Ändern fehlt ihr der Mut. Und ihren Hass und ihre Wut. Und ihren Hass, ihre Wut projizierte sie auf sich. Sie hasste alles, liebte nichts, schwor den Verzicht, war bereit aufzugeben, stand kritisch im Leben zu sich selbst.